Abschnitt 8 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Golgatha, 1911. Gebeugte Menschen mit stumpfem Blick hocken in dumpfen Spelunken, den Neid im Auge, die Not im Genick, von elendem Fusel trunken. Da tönt eine Stimme von außen herein: Kopf hoch, ihr seid nicht verloren. Ich füll eure Becher mit goldenem Wein. Auch euch ist der Heiland geboren. Heraus ins Freie und folgt mir nach, wo Schätze liegen. Die Stimme des Mannes, die also sprach, hat plötzlich geschwiegen. Ein Scherge führt ihn gefesselt fort. Den Menschen aber da drinnen klingt seiner Rede lockendes Wort wie ferner Traum in den Sinnen. Sie senken den Kopf auf des Tisches Brett und trinken mit heiserem Lachen. Ein Jude zog aus von Nazareth, die Armen glücklich zu machen. Ende von Abschnitt 8.